damit herzlich willkommen zu Carstenson Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Felix. Hallo, Patrick. Oh, das war ein lautes Hallo. Ja. Was haben wir die ganze Zeit eingepegelt? Wenn 5 Minuten lang eingepegelt, es tut mir leid. Alles gut. Du sagst immer, das ist meine Stimme, so rede ich nachher und dann machst Hallo. Oh je. Du hast gesagt, es gibt wichtige News. Ja, es gibt eine richtig wichtige News. Sollen wir die direkt zu Beginn mal abfeuern? Direkt zu Beginn, weil das, okay. Damit featured mal auch wieder jemand, der hier zuhört. Sehr gut. Und zwar der Lukas. Und der Lukas hat eine lebensverändernde Entscheidung gemacht. Oh ja. Hast du ja gesehen? Ich habe es gesehen. Ich habe sogar direkt, nachdem das in unserer Gruppe gepostet wurde, ein Screenshot von Instagram, wo zu sehen ist, was abgeht, habe ich ihm direkt geschrieben und viele liebe Glückwünsche ausgerichtet oder halt übermittelt. Ja, ich wollte es auf den Weg machen. Und zwar ist der Lukas, für die, die es nicht mitbekommen haben, ist zum VfB U19 gewechselt und genießt jetzt da eine gute Fußballerausbildung hoffentlich. Und vielleicht sieht man ja mal auf der Bank. Auf der Bank von welcher Mannschaft dann? Vom VfB? Oder ist es eine extra Mannschaft? Also noch spielt er dann ja in der U19. Das ist ja quasi eine Jugendmannschaft, ist ja dann A-Jugend, theoretisch für die, wo keine Ahnung von Fußball haben. Und sowas hat jede große Fußballmannschaft. Ja, und dann gibt es quasi die U19-Bundesliga, da spielen dann alle Bundesligisten, also nicht die normalen Bundesligisten, aber halt auch eine normale Liga, die können auch von absteigen, aber da spielen halt die Bundesligisten, okay, A-Junioren gegeneinander. Ja, ist gut, dass du mir das erklärst, weil ich habe gewusst, dass es gut ist, weil er saß an einem Tisch auf dem Bild, wo er mit einem Stift einen Vertrag unterschrieben hat und wenn man glaubt, so weit ist, dann habe ich gedacht, dann ist schon was Wichtiges, aber wie wichtig das genau ist, konnte ich dann gar nicht so einschätzen, deswegen eigentlich ganz gut, dass du mir das hier kurz erklärt hast. Ja, und der Coach, also der Trainer vom Lukas in Zukunft ist dann auch, der war mal VfB-Trainer, Cheftrainer von den Aktiven. Okay. Ja, von der ersten Mannschaft. Also ich glaube, der hat es schon drauf. So, also dann hier auch offiziell von der Carstenson Crusoe-Seite viele herzliche Glückwünsche und alles Gute auf deinem Weg, Lukas. Hoffentlich bringen unsere kleinen Grüße hier dir viel Glück und Erfolg in deiner großen Fußballerkarriere. Und wenn er mal aktiv spielt, dann sage ich, mit dem habe ich auch schon zusammen gekickt. Der war bei mir im Podcast. Der war langsamer als ich. Ich frage mich, ob der Lukas immer noch so langsam ist, weil früher hat unser gemeinsamer Trainer, der Martin, hat ihn immer ausgelacht, dass er so langsam ist, dass er immer mit dem Rücken nach hinten so rennt. Ja. Das macht man nicht. Ja, im Rücken rennen, du musst ja da auf dein Ziel zusprinten. Ja, da ist man schon langsam. Ja, aber das war, wie halt waren wir da, Lukas, ich weiß es nicht. Aber das machen doch Schiedsrichter immer, dass die so rückwärts rennen, dann mit dem Arm so. Die sind ja auch keine Sportler. Die kann man nicht zählen. Ja, ich wollte noch jemand anderen featuren, nicht, dass du es noch diese Folge machst, ich wollte Nick featuren, okay, weil vor 2 Folgen ist er auf meinen Beitrag eingegangen und ist einfach auf Instagram mir gefollowed. Sehr gut. Ja, da habe ich gedacht so, ah, nice. Und er hat auch einen richtig coolen Namen, er heißt nämlich Gin Ton Nick. Ich weiß noch, wo ich den das erste Mal gelesen habe, den Namen, da habe ich nicht direkt geschnallt, weil halt alles klein und zusammengeschrieben ist. Und ich habe immer gedacht, der heißt Gin Tonic. Also Gin Tonic. Ich kann es gar nicht mal anders sagen, wie ich das im Kopf hatte. Gin Tonic. Also okay. Gin Tonic. Ja. Also da getrennt, weil ich ja wusste, der heißt Nick, also ist es dort Gin Tonic. Aber schreibt man den Nick wirklich nur mit C? Ja. Das ist crazy. Das ist crazy, ja. Aber gut, hast einen Follower mehr. Das lohnt sich. Ja. Jetzt musst du halt auch ein bisschen Content bieten auf deinem Instagram-Kanal. Ja. Ich glaube, ich sollte mal wieder was posten. Das letzte Mal, wo ich was hochgeladen habe, war in meiner Story. Da war ich in London mit Benny. Oh, schon eine Weile her. Ja, das ist eine Weile her. Ich habe auch festgestellt, dass ich seit Ewigkeiten nichts mehr reingepostet habe. Und ich habe so viele Bilder angesammelt, die halt, ich zeige die ab und zu Kumpels, meistens aber nicht mehr als irgendwelchen Familienangehörigen. Und der großen, weiten Welt habe ich es irgendwie verschlossen gehalten. Deswegen habe ich jetzt angefangen, mir da wieder ein paar Sachen zu posten und habe dann gedacht, ja, so wie ich das bis jetzt machen musste, war mir das zu umständlich. Habe gedacht, da gibt es bestimmt einen Weg, damit das alles automatisiert geschieht, dass ich mir nicht Gedanken über irgendwelche Hashtags und so einen Quatsch machen muss. Und habe da irgendeine App ausprobiert, aber ganz warm bin ich dann damit auch nicht gekommen. Das ist irgendwie so ein Probezeitraum von 14 Tagen. Und da wurde groß angepriesen, ja, alles automatisch, du musst nur, weil das ist das Ding, ich habe das Bild eigentlich schon parat und kann es dann da reinschießen, aber dann muss ich ja trotzdem noch sagen, wie, wo, was, wann. Und das war mir zu viel Stress. Und dann ging es aber doch nicht, dass es automatisch geht. Dann muss ich in die App rein, werde erinnert, dass ich das posten will. Dann schiebt er das Bild in Instagram und hat in der Zwischenablage den Text kopiert und den muss ich dann noch einfügen. Aber trotzdem kann ich nicht einfach sagen, hier sind meine ganzen Bilder, verteile das einfach über die nächsten 3 Wochen und gut ist. Das sowas hätte das ich. Das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut, weil Bilder habe ich, das ist kein Problem, aber dieses ganze Rumgefriemel und da nochmal da drücken und dann gucken, dass es auch wirklich in den Feed und nicht in die Story, das ist mir alles ein bisschen zu frickelig irgendwie. Ja, aber du bist doch Programmierer, schreibst einfach selber. Ja, das müsste ich machen, aber ja, habe ich da Zeit dafür, das ist halt das Problem. Ja, das ist schwierig. Aber das wäre so ganz in meinem Sinn, so einfach, ohne irgendwie groß für irgendwas zu zahlen, das ist auch irgendwie mein Ziel immer, so war es auch beim Podcast, da gibt es ganz viele Anbieter, die machen das halt, du zahlst ja dann im Monat 10 Euro und dann übernehmen die den ganzen Quatsch für dich drumherum, aber ich habe immer versucht, einen Weg zu finden, wie man das möglichst ohne irgendwelche finanziellen Mittel alles auf die Wege bekommt. Sehr gut. Ja, wahrscheinlich gibt es da einen schönen Weg, aber habe ich noch nicht gefunden. Und wahrscheinlich muss man den auch selber irgendwie sich zusammenwursteln, damit es gescheit funktioniert. Ja, ich glaube, ist schwierig. Naja, ich würde sagen, genug Instagram, oder? Ja, Instagram ist auch... Oh, Instagram nervt brutal, ey. Übel. Man muss da aber jeden Tag rein. Ja. Vor allem, wenn so News sind wie, dass Tom Brady aufhört und was das wissen will oder... Man will wissen, wie die Washington Football Teamer in Zukunft heißen. Hast du das mitbekommen? Ich habe nur mitbekommen aus einem anderen Podcast, dass sie sich einen Namen ausgesucht haben, der leider an eine Quidditch-Mannschaft vergeben war und deswegen konnten sie sich den nicht aussuchen. Ja. Aber soll es der jetzt doch werden, oder wie? Ja, jetzt, die haben es heute bekannt gegeben und zwar sind jetzt die Washington Commanders. Commanders. Okay, was haben die dann als Logo? Weiß man noch nicht. Doch, die haben auch wieder dieses W. Soll ich dir mal zeigen? Okay, das gelbe W. Das ist das W. Und das ist das andere Logo. Oh, das ist verrückt. Das ist ein bisschen arg klein alles. Und das sieht ähnlich aus wie das andere. Das sieht ein bisschen aus wie von so einem Game irgendwie, so Commander Conquer oder so. Wenn du 2 Teams auswählen kannst, die Commanders und die Rekruten oder sowas. So, so sieht das aus. Die sich bekriegen. Genau. Ja, uns ist am, ich weiß gar nicht, war glaube ich dieses Wochenende, wo das krasse Game war mit den Bengals, schon aufgefallen, dass ja eigentlich die Jets als Logo einfach einen Kampfjet hätten haben können. Das wäre das Geilste, weil ein Kampfjet macht halt alles kaputt, jeden Vogel, jedes andere Tier, wo rumrennt. Schneller, größer, gefährlicher, spektakulärer. Hat mehr Raketen als die anderen Teams. Ja. Ja, war eigentlich eine dumme Entscheidung, da einfach ein Football als Logo zu nehmen. Ja, die sind halt nicht die hellsten. Sind die Hellsten und auch nicht die Besten, muss man sagen. Nee. Aber irgendwann wird denn ihre Zeit auch schon kommen und vielleicht hören sie da auf unseren Rat einfach ihr Logo. Vielleicht geht's ab da los, wenn die anfangen, ihr Logo zu einem Kampfjet zu wechseln. Vielleicht geht's dann los. Okay. Ja, ich hätte ein kleines Update aus meinem Leben. Ist kein Bubble-Update, aber ein Versuch von mir, und um zu erklären, was ich mache, will ich erstmal dich fragen, ob du mit irgendjemandem einen Account teilst, also gerade sowas wie Spotify oder Netflix oder... Wo soll ich da anfangen, Patrick? Gibt's da viel? Da gibt's also ausschließlich, es gibt nur eine Plattform, die ich mir nicht teile, aber erst seit letztem Jahr. Okay. Und das war Spotify, weil das ging ein bisschen auf den Sack und das habe ich jetzt als einziges alleine. So, jetzt geht's los. Und zwar habe ich Netflix mit Maren zusammen. Grüße gehen raus an Maren, weil die beschwert sich immer, dass ich sie nicht feature. Okay. So, Haken dran. Ja, also Spotify habe ich von Maren. Dann habe ich Disney Plus von Sabrina. Mhm. Aber wirklich von Sabrina, ich gebe dir keinen Euro. Sehr gut. Gut, dann habe ich The Zone oder Dutzen, wie ich es mag zu nennen, habe ich mit dem Kunisch zusammen. Mhm. Kunisch ist auch bekannt. Und dann, Sky habe ich für mich selber. Aber das spreade ich so in die Welt raus. Also alle Leute, die mal Sky brauchen, die kommen immer, hey, lass mich mal anmelden und so, wie sieht's aus? Ja. Nur alte Leute? Nee, das sind halt eigentlich nur so, ja, wenn man irgendwo ist und sagt, hey, wer hat denn Sky? Ich hab Sky, ich melde mich kurz an, weil ich lasse auch immer einen Account frei, dass ich dann quasi einen anmelden kann, weil ich bei Sky richtig nervig. Was haben wir noch? Ich habe noch Prime von Sabrina. Oh, so. Sabrina Genscherhardt. Ja, Sabrina hat auch ein, jetzt hat man den Joke vergessen. Ah, die hat einen Premium-Berater. Nee, der heißt nicht Premium-Berater, wie auf der Bank. Finanzberater. Ja, aber sie ist jetzt in eine höhere Gehaltsklasse aufgestiegen und dann hat sie einen besseren Berater bekommen. Okay. Jetzt habe ich den Joke vergessen. Oh, die wird so lachen. Die wird so lachen, weil ich habe noch nie den Joke vergessen. Den bringe ich seit einem Monat oder sowas. Okay. Einmal die Woche. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Ja, wieso ich das gefragt habe? Ich habe es bis jetzt auch so gehandhabt. Ich bin auch bei Apple und bei Spotify auch so dieser Familienorganisator. Ist ja eigentlich so eine Grauzone, mit dem darf man das überhaupt mit Leuten teilen, aber das Gute gerade bei sowas wie Netflix, man hat halt dann alles in 4K und kann es halt mit 4 Leuten teilen und dann ist es um einiges erschwinglicher, aber wenn man halt derjenige ist, an dem das alles hängt und der dann auf einmal sagt, ich habe keinen Bock mehr, was ja auch der Grund ist, wieso ich die Kategorie hier oder halt dieses Thema angestoßen habe, dann ist es schwierig, weil dann muss man allen Leuten Bescheid sagen und die so zum Teil ein bisschen enttäuschen. Das hat ja immer so schön vor sich hingetröpelt, alle haben es schön gespart bei ihren ganzen Accounts, die sie betreiben und hatten deswegen auch meistens die Möglichkeit, alle gleichzeitig zu haben, was immer ein gutes Gefühl ist, wenn einem nichts entgeht, wenn halt die neue gute Serie da kommt und dann kommt die nächste gute Serie aber auf der anderen Plattform, dann müsste man hin und her wechseln, was eigentlich kein Problem ist, weil man kann alles monatlich kündigen, aber man macht es halt nicht und dann zahlt man halt immer weiter und weiter und weiter und so habe ich das auch gemacht. Mir ist aufgefallen, dass ich im letzten Jahr habe ich, glaube ich, 3 Serien auf Netflix geguckt und sonst gar nichts. Und zwar halt wirklich ein Jahr, wo man eigentlich ja zum Teil auch viel Zeit hatte für sowas. Und trotzdem habe ich dann mehr sowas wie Küchenschlacht oder so ein Quatsch geguckt oder irgendwelche einzelnen Filme, wo ich mir halt dann doch wieder auf iTunes gekauft habe und ganz, ganz, ganz wenig wirklich die aktuellen Sachen. Deswegen habe ich jetzt entschieden, ganz radikal einfach mal alles zu kündigen, was für mich nicht essentiell ist. Und dazu gehört jetzt auch Spotify. In letzter Zeit nur noch Apple Music genutzt, deswegen habe ich da echt, ich habe meistens, was halt cool ist, es ist in die PlayStation integriert, kann man da Musik abspielen, es ist am PC eigentlich ganz praktisch, da kann man über Discord dann zusammen Musik hören, also man hat gleichzeitig das gleiche Lied, obwohl man nicht am selben Ort ist, sogar relativ synchron, glaube ich, das kann man schwierig vergleichen. Das kann ich dann in Zukunft alles nett machen. Ich hoffe, dass ich es nicht brauche. Wenn nicht, muss ich halt wieder zurückrudern und alles wieder in die Wege leiten und wahrscheinlich dann mehr zahlen wie vorher, aber dann ist halt so. Aber ich glaube, sogar vom Verbraucherschutz wird empfohlen, dass man ab und zu mal zurückstuft und einfach Sachen durchwechselt, weil man kann ja einfach mal ein paar Monate auf Netflix alles durchgucken, dann wechselt man zu Disney Plus und dann ja, guckt mal halt, wo man hinkommt so. Ja, manchmal gibt es ja auch so Probeabos vielleicht. Kannst du dir da einfach eine neue Mail-Adresse machen und dann kriegst du irgendwas geschenkt oder so. Ja, nochmal 3 Monate. Das ist wie bei Deezer, da gibt es immer 3 Monate. Ja, immer sowas. Vielleicht probiere ich mal Deezer aus. Echt? Ich glaube nicht. Obwohl, ich glaube, so scheiße ist gar nicht. Aber wenn man halt, das Problem ist auch, Leute zu überzeugen. Also eigentlich will ich auch niemanden davon überzeugen. Alle, die mit Spotify zufrieden sind, sind damit zufrieden. Aber theoretisch habe ich vielleicht, ich weiß noch gar nicht, wie es genau aufgeht jetzt mit meinem Apple, da habe ich quasi dieses ganz krasse Ding genommen, dass ich auch dieses Fitness-Zeugs dabei habe. Und keine Ahnung, was ist da dabei? 4 Terabyte Cloud-Speicher oder sowas. Also so das Größte vom Größten. Ja, hast du jetzt dieses Apple One gemacht? Das habe ich jetzt gemacht, okay. Ja. Seit gestern habe ich das. Als Einzelner? Nee, bis jetzt mit Bibi zusammen und dann will meine Family da noch nachziehen. Deswegen musste ich aber die vorigen Leute, die bei Apple Music dabei waren, rauswerfen oder beziehungsweise denen sagen, es läuft jetzt nur noch bis da und da und dann ist unangenehm. Und wenn man halt alles selber hat, ist man, glaube ich, flexibler, was kündigen und wieder. Weil im Endeffekt kannst du es einfach, dein Account wird ja nicht gelöscht. Der geht quasi in so einen Free-Status oder in einen nicht mehr gescheit nutzbaren Status rein. Aber sobald man wieder dafür zahlt, hat man den kompletten Umfang und kann auch alles, also die ganze Musik bleibt ja gespeichert oder bei Netflix, glaube ich, auch die ganzen Sachen, die man auf der Watchlist hat oder den Status, bei welcher Serie man gerade wo ist, das bleibt alles erhalten. Deswegen hat man eigentlich keinen Nachteil. Ich probiere das jetzt mal aus und kann dann vielleicht berichten, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Aber ich glaube, dauert noch ein paar Monate, bis ich da wirklich drüber urteilen kann. Ich denke auch, muss ich da immer richtig reinfuchsen, wenn man was Neues hat. und dann erst die guten Features oder die guten Seiten davon sehen. Am Anfang denke ich mir immer, oh Mann, ey, wäre ich doch lieber bei Spotify geblieben oder so. Ja, die Umstellung auf Apple Music war wirklich schwierig. Ja, ich habe das auch mal gemacht. Ich habe ja mal ein halbes Jahr Apple Music gratis bekommen aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und ich habe es 2 Monate durchgezogen und irgendwie hat es mich nicht so gecatcht. Nee. Ja, wenn du halt nicht gezwungen bist, da wirklich umzusteigen, sondern dann sagst du halt, ja, jetzt spiele ich es doch kurz auf Spotify ab, wenn du schnell jemandem was zeigen willst und so. Und das geht dann nicht, wenn es das nicht mehr gibt, wenn du dafür nicht mehr zahlst. Dann ja, vor allem die Podcasts, die exklusiv sind bei Spotify, ist halt schwierig. Das ist schwierig, ja. Auf die verzichte ich zum Beispiel einfach. Also ich weiß gar nicht, wann ich die letzte Folge Gemischtes Hack gehört habe. Das ist schon sehr lang her. Aber ja, traue ich jetzt auch nicht nach. Ich habe dafür andere Sachen gefunden, aber mir gefällt halt die normale Podcast-App von Apple. Gefällt mir sehr gut. Da habe ich auch, ich habe es dir vorher gezeigt, ich habe reingeguckt bei der vorletzten Folge, Folge 59, es dauert einmal eine Weile, bis da diese Statistiken geupdatet wurden. Da hat es irgendjemand oder ein Sammelsurium an Menschen geschafft, die Folge 59 60 Mal zu starten. Keine Ahnung, wie lange die Folge tatsächlich gehört haben, aber sie wurde zumindest 60 Mal gestartet, was sehr viel ist. Ja, das ist wegen dem Folgenname gewesen, sag ich. Das ist Clickbait. Wegen der Teppichmesser-Folge? Nee, wegen Hitler. Hitler-Scheitel. Das kann sehr gut sein. Ich glaube, es gibt auch noch den Hitler-Bart. Da müsste man eigentlich auch mal gucken, was da so abgeht. Hitler-Bart? Ja, schauen wir schon. Es gibt eine Hitler-Bart-Folge, glaube ich. Ja, die müsste auch gut sein. Hitler-Bart, Folge 42. Und? 26. Ah, nee, das ist Spotify. Warte mal. Folge, was habe ich gerade gesagt? Oh. 26 hast du gesagt. Wie komme ich jetzt in den anderen Folgen? Tja, wärst mal lieber bei Spotify geblieben. Wäre ich mal lieber bei Spotify. Ja. Das sieht dann wieder besser aus, finde ich, hier, die ganze Statistikseite. 42, da steht gar nichts dran einfach. Ne? Ja. Warte, man muss hier eingeben. Richtig gut, deine Umstellung. Ui, guck mal, das sind sogar hier Zahlen. Hörer 5. Nee, Folge 42. 26, oder? Hast du gesagt. 18. Nein, Hitlerball. 18, ei. Ja, okay. Ja, okay. War jetzt wirklich wichtig. Aber wo alte Folgen. Mhm. Sabrina hat noch uns was zu sagen. Und zwar hatten wir es ja in der letzten Folge, wo wir vorm Kaufland waren, von diesen Spielzeughelikoptern, die meistens im Eingangbereich stehen oder sowas. Ja. Und zwar wäre sie so spendabel und wird uns eine Fahrt spendieren. Wenn echt? Ja. Aber müssen wir da gleichzeitig drin sitzen? Nee, oder wie? Das funktioniert ja nicht. Das ist ja kein Zweisitzer. Aber auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, ich würde zahlen. Nice. Da gehe ich gern drauf ein. Ja. Ich bin heute erst wieder dran vorbeigelaufen und habe gedacht, ah, jetzt die 50 der kleine, Cent. Der kleine gelbe Medikopter da, der ist schon ganz, der lacht mich schon jedes Mal an. Sehr gut. Ja, das war das. Ich habe mich vor einiger Zeit die Frage gestellt, weil ich zurzeit wieder, ich bin immer noch in der Pokémon-Bubble, die wird auch so schnell nicht enden, hoffe ich. Da laufe ich viel über die Hauptstraße in Almersbach. Die Anführungszeichen Hauptstraße. Schon die muss Hauptstraße. Man, schon die Hauptstraße, ja, die Durchgangsstraße. Ja. Da ist Zone 30, also alles gut. Aber ich laufe oftmals an Stellen drüber, wo kein Zebrastreifen und keine Ampel ist. Es gibt, glaube ich, nur noch Ampeln. Früher gab es, glaube ich, noch einen Zebrastreifen. Ja, in der Kirche gibt es noch Zebrastreifen. Stimmt, ist ja eigentlich da oben, auch noch die Hauptstraße. Die geht da weiter, ja, stimmt. Ja. Aber auf jeden Fall gehe ich da drüber und da habe ich mir überlegt, ist es jetzt cool, das zu machen oder ist es nicht cool, das zu machen? Ich glaube, es hat nichts mit Coolness zu tun, sondern einfach, dass Ampeln richtig nervig sind. Ja, ich meine auch nicht mit dem, dass ich mich cool fühle, sondern ob das quasi fit geht, dass man das macht oder ob das eigentlich eher verwerflich ist, weil man ja zum Beispiel ja ein schlechtes Vorbild für Kinder. So, das ist ja das, was einem dann vorgeworfen wird. Ja. Findest du nett, oder? Nee, finde ich gar nicht. Also ich finde, es gibt nichts, woran man da, was daran verwerflich sein soll, wenn man einfach über die Straße geht. Wenn man jetzt über die Straße geht und 10 Meter weiter schon Zebrastreifen, nur weil man faul ist, da hinzulaufen, das ist verwerflich. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Ja, es gibt ja schon eine andere Möglichkeit. Zum Beispiel, ich gehe genau in der Kurve von der alten Kirche und da scheint ungefähr im gleichen Abstand zu jeder Seite hin eine Ampel. Ja. Aber ist halt eine Ampel. Ja, aber Ampeln sind halt nervig. Zebrastreifen sind cool, weil da müssen alle anhalten und sofort anhalten und Ampeln halt nicht. Ich glaube, Ampeln würden mehr genutzt werden, wenn sie direkt auf grün schalten würden. Also nicht innerhalb von 30 Sekunden eigentlich dann mal irgendwann grün werden für die Fußgänger, sondern einfach nach 5. Ich glaube, das würde viel besser funktionieren. Ich glaube auch, ja. Weil vor allem auch dieses Ding, du stehst an der Ampel, es kommt weit und breit kein Auto, dann drückst du drauf und denkst, ja, jetzt wird es gleich grün, kann ich drüber laufen. Nee, es wird nicht grün, es dauert gefühlt eine Minute, was wahrscheinlich nett ist, aber es kommt einem vor wie eine Minute oder noch länger. Und in dem Moment, wo es ja dann rot für die Autofahrer wird, da kommt dann ein Auto. Dann denke ich, oh ja, das Auto hätte jetzt wegen mir nicht anhalten müssen, wenn ich einfach drüber gelaufen wäre, ohne zu drücken. Ja, genau. Deswegen denke ich manchmal, keine Ahnung, solange ich quasi bewusst drüber gehe, rechts und links gucke und wenn mich ein Kind beobachten würde, dem ich ein schlechtes Vorbild sein könnte, merkt ja das Kind, oh, der guckt vorher, bevor er drüber läuft, der läuft ja nicht blindlings drüber. Und dann denke ich, ist das schon wieder eigentlich ganz okay. Ja, ich finde es auch okay. Du find, okay, das reicht mir eigentlich. Wenn ich mache das okay, eigentlich auch immer. Ich laufe auch in der Kurve darüber. Das ist auch die beste Stelle, um drüber zu laufen, finde ich. Das sieht man gut. Ja, und da geht auch direkt so ein Weg so schräg hoch, wo man dann zu diesem Küchendings da, und da ist der Vorteil, das ist so ein Vordach, und wenn es regnet oder schneit, dann kann man sich da drunter stellen. Dächer sind generell eine gute Erfindung. Ja. Ja, ich habe mich auch was gefragt, und zwar wollte ich dich das fragen, und zwar, wenn du jetzt eine Zahl buchstabierst, sagt man das so, buchstabieren, eine Zahl, oder eine Zahl vorliest, zum Beispiel deine Telefonnummer, ja, tust du dann bestimmte Zahlenabfolgen als Ganzes vorlesen, zum Beispiel, du sagst 5, 6, 62, 68, 3, oder sagst du 5, 6, 6, 2, 6, 8, 3? Ich sag immer die einzelnen Zahlen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn jemand dann auf einmal, er fängt an zu, also generell, wenn er könnte von mir aus auch die ganze Nummer immer in Zahlenbröckel vorlesen, da würde ich einen Vogel bekommen, weil dann muss ich ja erst warten, bis er die Zahl gesagt hat. Und dann, das ist halt der Nachteil im deutschen Zahlensystem, dass wir die Zehner und die Einser quasi andersrum aufsagen, wie sie geschrieben aussehen. Deswegen musst du immer warten, bis es fertig gesagt wurde und dann kannst du die Zahlen tippen. Das macht es gerade, wenn man über ein Telefon irgendwas durchgeben muss, zehnmal schwieriger, dass das richtig beim anderen ankommt, weil da hat man noch die Blockade, dass man den ja nicht sieht und nicht, und dann noch durch die schlechte Qualität von der Verbindung vielleicht nochmal ein bisschen beeinflusst wird. Deswegen auf keinen Fall Zahlen zu mehr als einer Stelle, oder wie sagt man das? Immer nur eine Stelle vorlesen und dann auch immer kurz, das ist auch ein Riesenvorteil, wenn der andere, der es auf seiner Seite notieren muss, der es diktiert bekommt, wenn der auch einfach genau die Zahlen wiederholt, also wenn du sagst 582, dann sagt der auch 582 und dann kann man automatisch kontrollieren. Das ist, glaube ich, das beste System. Mache ich auch immer. Aber gut, dass du das sagst mit dem, dass die Zahlenfolge genau falsch rum gesagt wird, als sie dastehen muss. Ja. Weil ich hatte das letztens, dass einfach derjenige, der das vorgelesen hat, also ich musste eine Nummer aufschreiben und er hat mir das vorgelesen, hat einfach komplett falsch rum gesagt. Zum Beispiel die 62 hat er als 26 vorgelesen, obwohl er es sieht. Er hat es so gesagt, so 3, 6, 62, aber da war halt 26 damit gemeint. Das war so. Danach habe ich mir das angeschaut, also ich habe mir das Handy genommen und habe mir gedacht, so, hä, das steht ja komplett falsch rum da, und ich bin so ausgerastet innerlich, weil ich gar nicht verstehen kann, warum benutzt man dann dieses System, Nummern vorzulesen, wenn man das selber gar nicht im Griff hat. Ja, das sollte man selber sich mal bewusst werden, wenn man da ein bisschen Probleme hat mit sogenannten Zahlendrehern, dass man da, wenn man in der Situation ist, das auf keinen Fall, weil es ist ja auch kein, ist ja nicht irgendwie falsch, das anders zu machen. Oder eigentlich ist ja richtig. Also ich sag so rum, ist richtig. Ja. Und wenn die dann denken, sie müssten es andersrum machen, weiß ich gar nicht, wo sowas herkommen sollte. Also entweder einzelne Zahlen sagen oder komplett übertreiben. So bei so einer Telefonnummer so 2.592.621. Das ist super. Aber wahrscheinlich ist das auch schon wieder leichter. Nee. Doch, ich glaube, so ist es dann schon wieder leichter, weil dann weiß man, was der vorhat. Aber wenn man immer zwischen dem einzelnen und dem zusammengefassten Zahlen hin und her wechselt und das ohne System, dann kommt man, glaube ich, gar nicht mehr hinterher. Okay. Soll ich einfach mal probieren, dir meine Telefonnummer vorzusagen? Nee, ich glaube, das ist eine dumme Idee, wenn du deine Telefonnummer vorsagst. Ja. Ich kann ja genau eine du Stelle anders machen. Du könntest deine Kreditkartennummer vorsagen. Ja, die wäre natürlich wieder eine bessere Idee. Ja. Nee, das ist ein wichtiges Thema, Leute. Nee, ich sag dir mal die, ah nee, das kennst du ja. Ah, das ist dumm. Deine ICQ-Nummer? Ja, genau, die. Die kenne ich nicht. Ah, schade. Ja, gut, dass du es so denkst wie ich. Ich habe den großen Harry Potter Marathon finalisiert. Ich habe es gesehen, 8 von 8. 8 von 8, die Heiligtümer des Todes Teil 2. Was ist dein Lieblingsfilm aus der Reihe, jetzt wo du fertig bist? Der vierte und der siebte, die zwei sind die besten Teile, mit Abstand. Mit was ist der vierte nochmal? Der vierte ist der Feuerkelch, also mit dem Trimagischen Turnier. Ja. Und der siebte ist Heiligtümer des Teils 1. Da ist, das hab ich weiß gar nicht, ob ich es schon auch im Podcast erwähnt habe, da fand ich es eigentlich cool, dass die halt an so vielen unterschiedlichen Orten sind und dass so viele Sachen passieren und es deshalb nie langweilig wird, weil zum Beispiel der zweite Teil ist einfach scheiße langweilig gegen Ende. Im Vergleich zum ersten Teil, da kommen die ja in verschiedene Kammern und müssen halt einmal muss er mit dem Besen diesen Schlüssel da fangen, einmal müssen sie Schach spielen und was müssen sie noch machen? Nochmal irgendwas. Das ist so ein paar Aufgaben hintereinander, aber bei der Kammer des Schreckens, da kommen die rein und dann kommt halt dieser Tom Riddle und dieser Basilisk und dann zack, tot, fertig und es ist halt so irgendwie so antiklimatisch, ich weiß nicht. Und die Charaktere dieser, gerade dieser Flitterick Lockhart oder wie er heißt, dieser Zauberer, wo dieses Buch geschrieben hat, der ist halt einfach auch der nervigste Charakter nach dieser Tuss vom Ministerium, die dann die Kontrolle über Hogwarts übernimmt, die ist genauso nervig, die sollen ja auch nervig sein, ja. Aber die sind halt, die haben so viel Präsenz in den Filmen, dass die ja, es ein bisschen unangenehm machen, die zu gucken. Okay. Du hast die auch geguckt, oder? Ja, oder gar ist nicht? Schon ewig her. Muss also mal nachholen. Ich glaube, die sind jetzt auch alle auf Prime oder so. Nicht auf Netflix. Oder auf Netflix. Irgendwo auf Netflix, das, was du nimmst. Ne, bis jetzt habe ich es, glaube ich, noch. Okay. Ich habe nur einen Kumpel gesagt, ich glaube, ich brauche das jetzt auch nicht mehr. Deswegen. Ja, bis da. Ja, nee, ich habe Netflix von Maren und ich werde es mir vielleicht wieder anschauen. Aber Maren wollte es nicht anschauen. Wieso? Weil, Zauberer, das ist mir zu unrealistisch. So. Müssen bei ihr Filme realistisch sein. Ja, aber dann so Liebesfilme anschauen, wo so Storys passieren, die auch nie passieren würden. Die ist so der größte Zufall auf der ganzen Welt. Ja, natürlich, der größte Zufall. Wir haben letztens einen Film angeschaut, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt, aber das war auch so eine Liebesgeschichte. Und die waren früher an der Highschool, waren die zusammen, spielen in Amerika. Mhm. Und da waren die zusammen und waren das beste Pärchen und wie auch der Zufall wollte, haben sie sich dann irgendwann aus Gründen getrennt, weil der Mann in der Beziehung wollte nicht mehr, dass die Frau quasi seine Familie ertragen muss, weil das sind so Rednecks gewesen, die einfach nur Leute abknallen und Leute auf den Sack gehen. War ihm sehr unangenehm, also hat er Schluss gemacht und dann haben die sich 20 Jahre später wieder getroffen, als ein gemeinsamer Freund verstorben ist und die mussten dann das Haus aufräumen zu zweit und dann haben sie sich wieder verliebt. Aber sie war leider schon verheiratet, aber die haben trotzdem rumgemacht und andere Sachen auch. Ja. Und dann, blöderweise, ist er dann halt aus erschossen worden, auch von seiner Familie. Ja, und die haben wohl ein bisschen arg wild rumgeballert. Ja, und ihr Sohn ist dann ins Krankenhaus gekommen an dem Tag, wo er erschossen wurde. Das wusste sie zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, dass er erschossen wurde. Mhm. Und der Sohn hat ein Spenderherz gebraucht, ganz, ganz dringend, von einem Tag auf den anderen. Mhm. Und natürlich hat er dann das Herz gespendet, weil er erschossen wurde. Hat das Herz direkt gekriegt von dem Tipp, wo er erschossen wurde. Ich habe gedacht, es ist sogar nachher noch auch sein Sohn, weißt du, dass die bei dem Rummachen dann zufällig ein Kind gezeugt haben, das aber dann nie festgestellt wurde, dass sein Kind ist. Und dann würde quasi der Vater seinem Sohn das Herz spenden. Ja. Das habe ich gerade kurz gedacht. Nee, sowas nicht. Aber das würde auch noch reinpassen. Ja, auf jeden Fall lebt der Sohn jetzt mit dem Herz von ihrer Romanze aus Highschool-Zeiten. Sehr gut. Ja, nee, nicht gut. Also schon unrealistisch als Harry Potter, meine Meinung. Bei Harry Potter gibt es also ganz, ist schon ein bisschen, auch wenn man es genau unter die Lupe nimmt, ist schon auch ein bisschen quatschig an manchen Stellen. Zum Beispiel gibt es ja, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Teil das ist, ich glaube, es ist der dritte Teil, wo Hermine ja alle Kurse doppelt belegt hat und dann mit diesem Zeitumkehrer die Zeit zurückdreht, damit sie dann nochmal in zur gleichen Zeit in einem zweiten Kurs sein kann, um mehr zu lernen, weil sie natürlich ja die krasse Streberin ist. Und dieses Teil wäre ja safe in späterem Verlauf von der Geschichte auch mal nützlich gewesen, aber da verliert niemand mehr ein Wort drüber. Das Ding ist ja nicht irgendwie verbraucht oder sowas. Ja. Oder ist eigentlich die verrückteste Kraft, die man einsetzen kann, ist einfach die Zeit zu verändern und auch drin einzugreifen. Aber ja, würde da im späteren Verlauf mal jemand sagen, ja, jetzt ist alles ein bisschen scheiße gelaufen, jetzt hat der Voldemort doch seinen Stab bekommen und so. Können wir da nicht was mit der Zeit machen? Wir hatten doch im dritten Film so diesen Zeitumkehrer. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das wäre zu einfach. Da an solchen Stellen ist dann ein bisschen, aber bis es soweit ist, dass man wirklich sowas denkt, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen arg nerdig unterwegs sein. Sonst nimmt man das einfach hin, dann ist eigentlich auch okay. Dann ist die geschlossene und schöne Geschichte eigentlich. Ja, ich empfehle Harry Potter. Auch für Leute, die denken, das sind viele Leute, also ich habe auch, wo ich es erst schon mal geguckt habe, ich glaube bis zum dritten, maximal vierten Teil geguckt und dann aufgehört, weil ich dachte, wird ein bisschen arg kurios. Und wenn die dann auch immer so Jahre versetzt waren, dann wieder reinzukommen, war für jemand, der nicht so ein krasser Fan ist, auch brutal schwierig. Aber wenn ihr jetzt die Chance habt, die so am Stück, in Anführungszeichen am Stück, weil die gehen schon lang, also ich empfehle es nicht, jeden Abend so einen Harry Potter Film zu gucken. Ich habe mir die wirklich wochenweise fast schon aufgeteilt und dann war das eigentlich ganz okay. Dann hat man auch einen Kopf dafür und hat nicht vergessen, was zuvor passiert ist. Das empfehle ich euch. Viel Spaß damit. Ich muss mal überlegen, wie das früher war, als man dann nicht einfach den Vorgängerfilm auf Netflix oder ähnlichem schauen konnte, sondern dann einfach blind ins Kino gegangen ist und sich überlegen musste, hey, wie war das nochmal? Ja, vor allem wird nicht viel am Anfang erklärt. Also es gibt so, wenn überhaupt, so ganz kurze Andeutungen, was da war, aber eigentlich geht es dann relativ nahtlos, weil das ist ja immer so, jeder Film ist eigentlich ein neues Jahr in Hogwarts oder halt für die Schüler, die sind dann auch immer eine Klasse höher und ein Jahr weiter in ihrer Zauberschülerkarriere und da dann kurz den Anschluss zu finden, was mussten die machen, was haben sie beim letzten Mal gemacht, was ist eigentlich gerade das Problem und das ist dann kurz schwierig, das macht es schon leicht, wenn man das vorher kurz gesehen hat. Kurz. Kurz. 2 Stunden kurz. Ja, ich glaube, es gibt glaube keinen, der unter 2 Stunden geht. Ja. Ich glaube, die meisten gehen 2:20 oder 2:30 oder sowas. Ich glaube, der erste ist der kürzeste oder so. Aber der geht glaube auch schon über 2 Stunden. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist das Original. Also ich glaube, da ist nichts dazukommen. Nicht so wie bei Herr der Ringe, wo dann nochmal das dazukommen ist. Nochmal eine Stunde mehr oder sowas. Hast du was? Ja, ich hab noch ein Highlight und ein Lowlight. Oh, sehr gut. Ja. Und es ist beides eins. Das eine Geschichte beinhaltet aber beides. Sehr gut. Sehr und gut. Noch ein allgemeines Thema beinhaltet es auch noch. Okay. Also jetzt lehn dich zurück und genieß. Ja, mache ich. So, und zwar hatte ich am Wochenende, am Freitag, hatte ich ein Fußballspiel. Und das war gut, weil es war gutes Wetter und es war einigermaßen warm, sagt man jetzt mal, mit Thermounterwäsche geht's klar. Mhm. Und ich durfte auch Startelf spielen, das hat mich sehr gefreut, weil ich wollte mich mal beweisen, wir haben einen neuen Trainer bekommen. Mhm. So. Und ich habe auch meiner Meinung nach ganz gut gespielt und deswegen stand es auch dann 1-0 zur Pause. So, dann ging's los. Dann hat mein Coach hat gesagt, zur 65. kommst raus, dann kommt ein anderer rein. So, dann denke ich mir so nach 10 Minuten denke ich in meinem Kopf so, ja, so langsam wäre es Zeit mit Auswechseln, ich bin ein bisschen platt. Eckball gegen uns. So, ich bin auch ein bisschen platt, dann ist man ja ein bisschen weg mit dem Gehirn und denkt nicht drüber nach, was man macht. Ball fliegt rein, irgendwie prallt er gegen meine Schulter, Eigentor. Dann fühlt man sich halt richtig gut. Ja, ist verrückt, was so Sport, wie anstrengend das für den Kopf ist, dass das so, dann selbst wenn du quasi der athletische Mensch bist, wenn du bei so einem Teamsport oder Ballsport oder irgendeiner Sportart, die halt, ich glaube sogar bei allen Sportarten, wenn da dein Kopf auf einmal nicht mehr mitmacht, dann geht gar nichts mehr. Das war und dann so. Macht man halt ein Eigentor mit der Schulter. Ja, und vor allem prallt er ja perfekt in die Ecke, also wenn es gewollt hätte ich niemals. Bei Schulter gibt es keine Strafe, oder wie ist das? Wenn es jetzt wenn ich es jetzt mit der Hand gespielt hätte, dann wäre das auch ein Tor, weil das ist ja quasi nur zum Vorteil von der anderen Mannschaft. Mhm, aber hätte ein Gegenspieler, also die von der Mannschaft, die die Ecke hatte, mit der Schulter den reingemacht, dann hätte es nicht gezählt. Schulter geht klar, man sagt so, der T-Shirt-Rand ist so die Grenze. Okay. Außer man macht eine aktive Bewegung zum Ball, wenn man jetzt seinen Ellenbogen ausstreckt und dann prallt er vom T-Shirt-Rand ab. Da gibt es manche Schiris, die pfeifen das dann auch zurück. Und wie war das dann mit deiner Mannschaft? Haben die dich dann... Ja, also dann war 5 Sekunden Stille und dann kam aber so vereinzelt so, komm, mach weiter, passiert die Beste und sowas. Okay, ja, das ist cool eigentlich. Ja, geht. Man weiß halt, dass... Ja gut, die könnten dich ja auch ausheißen in dem Moment. Ja, aber das sah nicht so aus. Ja, das war halt bitter. Ja, vor allem stand es dann 1-1 und eigentlich waren wir die dominante Mannschaft und wir hätten eigentlich schon 3-0 führen müssen. So, das ist nicht der Punkt, weil viel schlimmer ist, dann direkt danach ausgewechselt zu werden. Dann war die Stimmung richtig down und der Trainer auch so, ja, passiert. Aber vielleicht ist es ein guter Move in dem Moment, dich auszutauschen, weil sonst wahrscheinlich machst du dir am meisten Vorwürfe, wie das ganze Team, und das belastet dich dann so lange, bis du es verkraftet hast, ist wahrscheinlich das Spiel dann rum. Dann ist es vielleicht gar nicht dumm, dich da in dem Moment auszutauschen. Ja. Sondern kam der Paul rein für mich und... noch jemand anderes für einen Paddy, den kennst du ja auch. Ja. So, also ich und der Paddy, wir sind auf der 6, das ist im zentralen Mittelfeld eher ein bisschen defensiv. Ja, die Position habe ich am letzten Mal schon gelernt. Und dann war es so 75. Minute immer noch 1-1, so 80. Minute immer noch 1-1, dann ging es los, manche haben Krämpfe, manche sind ein bisschen am Arsch, auf einmal verletzt sich unser Zehner, der Scotty, ziemlich stark an der Wade, irgendwie krampfmäßig und ja, dann gab es nur noch eine Chance, Coach, bring mich wieder rein, zack, bin ich wieder drin, 80. Minute, 10 Minuten Zeit, um meinen Fehler wieder gut zu machen. Eine Minute später, Angriff über rechts, der Zanger geht Linie runter und schießt aufs Tor, ich laufe quasi auf Höhe von, also ziemlich in der Mitte vom Feld, bisschen rechts versetzt, auch aufs Tor zu und schreie, Rückraum, Rückraum. Das sagt man, wenn man der Ball nach hinten gespielt haben will, um dann zu schießen. Hat er nicht gemacht, weil ich ja das Eigentor geschossen habe. Wer glaubt noch an mich? So, was macht er? Er schießt auf den Torwart. Der Torwart lässt prallen, direkt vor meine Füße. Was mache ich? Jag das Ding rein. 2-1. Und dann habe ich mich richtig gefreut. Sehr gut. Das hat richtig, richtig eine Last von mir gebracht. Und dann... 2-1, das Sieg ist unser. Und dann voll austrudeln lassen, dass ja nichts mehr passiert, oder was macht man dann? Ja, dann geht man eigentlich eher noch defensiv energischer drauf, weil man dann halt Bock hat zu gewinnen. Eigentlich, du spielst eigentlich so weiter, wie du davor aufgehört hast. Ja, dass du ja nichts anderes machst, weil es hat ja funktioniert. Weil es hat ja funktioniert, okay. Oder muss nicht sogar der Gegner dann offensiver spielen und er hat deswegen Probleme, mehr zu verteidigen und so. Ja, genau. Und kassiert deswegen mehr. Ja, wir hätten auch noch die Chance aufs 3-1 gehabt, aber tja. Hat dich dann der Trainer nach deinem Tor nicht auch gleich wieder rausgemacht? So. Nee, dieses Mal nicht, aber ja. Nicht, dass er das Tor auch nochmal ausgleicht. Aber nach dem Spiel hat er sich auch sehr gefreut, dass ich dann doch das Tor gemacht habe. Ja, das war gut cool. Für Selbstvertrauen auch. Ja. Der neue Trainer ist ja überzeugt jetzt von dir. Ja. Hat er dich gleich wieder beim nächsten Spiel, wann weiß man das vor, ob man direkt spielen darf oder? Nee, das weiß man bei uns zumindest nicht. Das weiß man eigentlich erst, wenn man in der Kabine ist und die Aufstellung hängt an der Wand. Ah, okay. Mhm. Verrückt. Ja. Ja, und dann ging es weiter und haben wir uns noch ordentlich einen reingesoffen und dann habe ich noch 20 Euro beim Würfeln gewonnen. Sehr gut. Ja, es war einfach so, also ich habe auch 3 Runden Chick verloren, ich musste auch 3 Runden zahlen, aber das ist nicht der Punkt. Und zwar hat dann einfach einer gesagt, so hier, Felix, 1 gegen 1, ein Würfel, einfach nur, wer die höhere Zahl würfelt. Ja. Mit dem ersten Wurf. Mit dem ersten Wurf. Und er hat angefangen, eine 1 und ich so, ja Mann, 20 Euro, das sind meine. Da habe ich eine 2 gewürfelt. So gewinnt man gern 20 Euro. Witzig wäre, wenn du auch eine 1 gewürfelt hättest. Ja, das wäre bitter. Und dann auch verlierst. Ja. Bei der Vorlage. Das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Ja, das waren meine Lowlight, mein Highlight und noch eine allgemeine Story. Sehr gut. Ja, ich hatte auch ein Lowlight die Woche. War ein ganz, ganz kleines Lowlight. Also nicht so low. Nee, war nicht so low. Und eigentlich ging es nur darum, dass ich froh war, dass mich in der Situation niemand gesehen hat. Und zwar wollte ich schnell irgendwas machen und musste auf jeden Fall raus vor die Tür. War im T-Shirt und habe gedacht, jetzt ziehe ich kurz einen Pulli rüber, brauche ich keine Jacke. Zieh den Pulli an. Es war ein Kapuzenpulli und ich merke, dass er falsch rum ist. Und auf einmal war es dunkel und dieser Moment ist brutal bitter irgendwie. Ja, aber das hast du in der Wohnung angezogen. Ja. Yeah. Und du hast nicht gemerkt. Doch, ich habe das quasi. Du musst dir einfach vorstellen, du ziehst ihn schnell an und denkst, du hast ihn ja schon tausendmal angezogen, deinen Pulli. Ja. Und auf einmal ziehst du ihn halt falsch rum an und alles ist dunkel und denkst, Mann, bin ich ein Dummkopf. So da drin. Und dieser Moment ist einfach so deprimierend, das gibt's gar nicht. Ich habe gedacht, du wärst rausgelaufen, hättest dann gemerkt, ah, fuck, da stimmt was nicht. Was ist das für eine praktische Tasche hier vor meinem Hals? Voll gut, kann man Chips reintun und so. Nee, das ist schon richtig dupplig. Also man kommt sich richtig dumm vor. Deswegen war ich einfach nur froh, dass war dann die Kapuze über deinen Augen? Die war über meinen ganzen Kopf drüber. Ja. Weil das hakt ja dann auch so richtig ein. So. Ja. Und meistens, wenn man andersrum anzieht, dann bleibt ja eigentlich die Kapuze nicht auf dem Kopf. Oder wie ist das? Nee, eigentlich nicht. Nee, normal nicht. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Weil eigentlich hebe ich auch das oben so fest, dann hätte ich es eigentlich merken müssen. Aber wenn du halt schnell machst, dann tust halt nicht deine gewohnten Abläufe steuern, sondern machst halt irgendwas und ziehst halt falsch rum an. Das hätte ich gern gesehen. Das denke ich mir, dass ich es gern gesehen hätte. Ja, das ist so, wie wenn jemand einfach, da bin ich auch froh, dass das mir nicht im Alltag passiert, wenn vor mir jemand einfach gegen irgendwas läuft oder einfach hinfällt, da muss ich lachen, zwangsläufig, weil es einfach witzig ist. Also so pure Schadenfreude, ja. Damit kriegt man mich eigentlich immer. Und das ist ja das Bitterste, was auch demjenigen passieren kann, dass der aus irgendeinem Grund ausrutscht oder hinfällt, wo er halt vielleicht ein bisschen was dafür kann, vielleicht aber auch gar nichts dafür, aber ich es halt witzig finde, gesehen habe und ihn dann auslache. Also ich war, glaube ich, noch nie in der Situation, deswegen ist es, glaube ich, besser so, weil ich weiß nicht, ob ich es unterdrücken könnte oder ob das dann einfach aus mir rausplatzt. Ja, Schadenfreude ist generell die beste Freude. Ist eine sehr, sehr gute macht Freude. Macht richtig Spaß, wenn jemand hinfällt. Auch jemand Fremdes ist viel witziger. Ja, ist witziger, wie wenn es einem selber passiert, weil dann tut es auch noch weh. Willst du noch kurz eine Schadenfreude-Anekdote von mir hören? Oh ja, gern. Und zwar war ich in der 9. Klasse in England und wir waren auf so einem Pier, heißt es doch, so ein Steg. Mhm. Und der besteht ja aus so Holzlatten. Ja. Und in der Mitte ist dann immer zwischen den Latten ist ein kleiner Schlitz. Ja. So. Und wir waren auf diesem Pier und dann standen wir da so, haben, glaube ich, irgendwas gegessen oder getrunken, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall stand ich und der Mike da, Grüße gehen raus. Und zwar. Dein Name-Dropping ist schon so ein bisschen over the top eigentlich. Sag ich zu viele Namen. Ich glaube, die meisten Leute können damit nicht so viel anfangen, aber mich stört es nicht. Aber ja gut, wenn es dich nicht stört. Ich überlege halt, wenn irgendjemand das wirklich mal hört, der nicht aus unserem Freundeskreis direkt ist oder auch einfach nicht aus deinem Freundeskreis, dann kann der mit dem Namen genauso wenig anfangen. Ja, deswegen habe ich die mal vermieden. Aber ich finde es eigentlich gut, wenn man sich dann ein Bild dazu machen kann, wie denn potenziell der Mike aussehen würde. Wie so ein Standard-Mike aussieht. Ja. Okay. Also, wenn ich jetzt der Nick wäre und ich höre den Namen Mike, dann hat der Nick ja einen Mike im Gesicht. Ja. Auf jeden Fall standen wir da und da war gegenüber, so 10 Meter weg, war so ein Typ, der hat gerade sein iPhone 8, nee, 7 bedient, müsste das aktuellste gewesen sein. Auf jeden Fall sah es noch ziemlich neu aus. Ja. Und auf einmal wollte er es in seine Hosentasche stecken. So. Hat es aber leider daneben gesteckt und dann fällt es runter und knallt dann auf diese Latte drauf und dann kippt es so um und genau in den Schlitz runter. Nein. Und der Tipp war schon unterwegs, das iPhone aufzuheben, weil es ja auch erstes auf diese Latte gefallen ist, war schon unterwegs und dann ist einfach durchgeflogen. Ja. Und dann stand er da so 10 Sekunden mit der Hand unten. Und wusste nicht, was jetzt machen soll, weil du kannst jetzt dann auch nicht cool aus der Situation raus. Nee, da ist man richtig verloren. Ja. Da müsste man, glaube ich, irgendwie so irgendwas vortäuschen, dass andere Leute Mitleid haben oder sowas. Oder geschwind seinen Schuh binden, wenn man ich. Das kann ich auch richtig gut vorstellen, wie dann einer so. Ich wollte mich eh gerade auf einen Schuh binden. Oh Gott, trifft sich ganz gut. Ja. Oh, das ist echt bitter. Das wäre mir beinahe auch mal passiert. Da war ich in Ulm an der Donau und da haben sie auch immer mal wieder solche Treppen mit solchen Holzlatten. Und ich weiß nicht, ob die zum Teil auch ein bisschen übers Wasser drüber gehen, aber da habe ich mich auch dann quasi hingelegt und hatte auch so eine Jogginghose an und die Jogginghose war halt offen und dann war das Handy drin und ist halt so langsam rausgerutscht, weil aus einer Jogginghose rutscht ein Handy halt sehr gut raus. Und dann ist es aus, das war richtig knapp und es hätte auch locker durchgepasst. Und dann habe ich auch so ein bisschen unbeholfen nach dem Ding gegriffen und es dann aber zum Glück irgendwie gehabt, weil das wäre, da hätte nochmal ein bisschen viel Zufall dazukommen müssen, dass es genau so reinfällt, aber ja, hatte ich auf jeden Fall Glück, weil da wüsste ich auch nicht, was ich gemacht hätte. Gut, ich lag schon, ich hätte jetzt nicht vortäuschen müssen, meinen Schuh zu binden, aber was machst du dann? Du kannst ja nicht dann, du würdest ja am liebsten da wieder rankommen wollen, aber wenn das Ding komplett eingehaust ist, dann kannst du ja nicht irgendwie reinkriechen und vor allem, wenn es nachher im Wasser, wirklich im Wasser ist, hast du ja gar keine Chance, immer an dein Handy zu kommen. Ja. Okay, oh, dann hast du richtigen Stress, ey, um da wieder an alles ranzukommen. Oh Mann. Naja. Wir hatten jetzt gar nicht so viele Kategorien, ist aber eigentlich auch gar nicht so wild. Nee. Aber eine Kategorie haben wir, deswegen darfst du mal auf den Knopf drücken. Jetzt habe ich gerade meine Notizen weggepackt. Auf welchen Knopf über denn? Über den blauen. Ja, welchen willst du denn? Der Musikknopf. Und zwar ist es mal wieder soweit, es ist wieder der, also wenn ihr die Folge hört, ist es der erste Freitag im Februar und es heißt, es ist mal wieder Zeit für unsere große Musikkategorie. Wir haben uns für ein Album entschieden, wir haben nicht groß Werbung gemacht, weil es in der Vergangenheit nicht so gut geklappt hat und ich habe es auch vergessen gehabt, dass das schon wieder soweit ist. Es geht halt dann doch schneller rum, wie man denkt, so ein Monat. Wir haben vorher ein bisschen durchgeglotzt und haben uns für ein sehr interessantes Album entschieden. Felix, willst du vielleicht verraten, was das für ein Album ist? Nee, weil ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Hey, da steht's doch. Ah ja, und zwar, ich würde erstmal das Cover beschreiben, weil das sticht so ins Auge. Das ist eine Frau auf schwarzem Hintergrund, sehr bleiche Frau. Und die hat grüne Haare und quasi fast nichts an. Und man sieht sie bis kurz unterhalb der Hüfte. Und das ist die Jäule. Oder wie man es auch immer ausspricht. Eine Jäule, Eule oder sonst wie. Das schreibt man Yeule. Und die droppt am Freitag ein Album. Und das heißt Glitch Princess, ist explizit. Oh ja, muss man gekennzeichnet. Aber nur wenige Lieder sind explizit. Ja, und wenn ich es richtig sehe, sind 4 Lieder schon draußen. Unter anderem das 5 Lieder. Und unter anderem der große Banger, wo 5 Stunden dauert. Wie auch immer der heißt. Ja, es ist Genre für alle, die jetzt sich nichts drunter vorstellen können, ist Pop-Music, also Popular Music, also die bekannteste von der bekannten Musik. Das heißt, da ist für jeden Mann was geboten. Generell sehen deren Cover alle ein bisschen creepy auch aus, aber wir lassen uns mal überraschen. Und wenn ihr mitmachen wollt, beim letzten Mal habe ich mitbekommen, da haben schon ein paar Leute mitgemacht und haben sich das Weekend-Album auch vor der nächsten Folge dann angehört. Wäre cool, wenn wieder ein paar Leute dabei sind und vielleicht auf Entdeckungstour gehen. Ich drücke direkt mal auf Add, dass ich es in meiner Mediathek drin habe. Dann wären wir am Ende. Wären wir durch mit unserem Stoff. Ja, ich bin gespannt, wie die Folge heißt. Oh ja, ich bin auch gespannt, wie die Folge heißt. Hast du noch ein paar letzte Worte oder soll ich mal zum Abschluss machen? Nee, du kannst den Abschluss machen. Abschluss. Ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Hört euch das Album Glitch Princess von Jäule an. Kommt heute raus. Ich verlinke es nochmal in der Insta-Story. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.